Edgar Allan Poe, Die Maske des Roten Todes. Der Rote Tod hatte das Land lange Zeit über verwüstet. Keine Seuche war je so fatal gewesen, hatte je so grässlich gewütet. Ihre Offenbarung und ihr Siegel war Blut, Blut in seiner Röte, Blut mit all seinem Schrecken, stechende Schmerzen und jäher Schwindel kamen auf, dann trat das Blut mit der Zersetzung verschwenderisch aus allen Poren. Die scharlachfarbenen Flecken auf dem Körper und insbesondere auf dem Gesicht des Opfers wirkten wie ein Pestbann, der dieses Opfer von der Hilfe und dem Mitgefühl seiner Ummenschen ausschloss. Und die gesamte Attacke der Krankheit, ihr Fortschreiten bis zum Ende, spielte sich binnen einer halben Stunde ab. Fürst Prospero aber war frohgemut und furchtlos und so klug. Als die Gebiete seiner Herrschaft halb entvölkert waren, berief er aus der Ritterschaft und den Damen des Hofes 1000 gesunde und muntere Freunde zu sich und zog sich mit diesen in die tiefe Abgeschiedenheit einer seiner Herrensitze zurück. Dieser war ein ausladendes und prächtiges Gebäude, ganz nach dem exzentrischen, aber erhabenen Geschmack des Fürsten erschaffen. Es war von einer mächtigen und hohen Mauer umschlossen. Und diese Umwallung hatte Tore aus Eisen. Nachdem die Höflinge eingetreten waren, schafften sie Schmelzöfen und schwere Hämmer herbei und schweißten die Torriegel zu. Denn es war ihr Beschluss, mit allen Mitteln zu verhindern, dass von außen jähe Verzweiflung hinein und von innen die Tollheit ihres Treibens nach außen dränge. Für Vorräte war reichlich gesorgt. Durch solche Vorkehrungen, dachten die Höflinge, könnte man sich schon der Ansteckung widersetzen. Die Welt draußen sollte doch auf sich selber aufpassen. Als Tor galt der inzwischen, der sich klagend den Kopf zerbrach. Der Fürst hatte alles besorgt, was dem Vergnügen dienlich war. Es gab Hanswurste, Stehgreifkünstler, Balletttänzer, Musiker, weibliche Schönheit und Wein. All dies samt Sicherheit war drinnen. Draußen war der Rote Tod. Als der 5. oder 6. Monat dieser Abriegelung zu Ende ging, draußen wütete die Seuche gerade mit höchstem Ungestüm, lud Fürst Prospero seine Freunde zu einem Maskenball von ganz ungewohnter Pracht. Dieses Maskenfest bot ein üppig wollüstiges Schauspiel. Doch zuerst will ich von den Räumen erzählen, worin es abgehalten wurde. Es waren 7 an der Zahl, eine ganze herrschaftliche Suite. In vielen Palästen indes bilden solche Suiten eine lange und geradlinige Flucht. Und wenn sich in diesen die Flügeltüren an beiden Seiten fast bis zur Wand zurückschieben lassen, so steht einem Durchblick über die ganze Strecke der Räume kaum etwas im Wege. Hier lag der Fall ganz anders. Das ließ die Liebe des Fürsten zum Bizarren auch ganz so erwarten. Die Gemächer waren derart unregelmäßig angelegt, dass man auf einen Blick kaum mehr als eines zugleich erfassen konnte. Alle 20 oder 30 Yards gab es einen scharfen Knick und um jede Ecke zeigte sich neuer Effekt. Zur rechten und zur linken, in der Mitte jeder Wand, gewährte jeweils ein hohes und schmales gotisches Fenster Ausblick auf einen geschlossenen Seitengang, der den Windungen der Zimmerflucht folgte. Diese Fenster waren aus buntem Glas und ihre Farben wechselten im Einklang mit dem Ton der Dekorationen, der in dem jeweiligen Raum vorherrschte. Das äußerste Gemach im Ostteil war zum Beispiel blau ausgeschlagen und leuchtend blau waren auch seine Fenster. Der zweite Raum hatte purpurrote Zierate und Tapisserien und hier waren die Scheiben purpurn. Der dritte war zur Gänze grün, desgleichen auch die Fenster. Ausstattung und Beleuchtung des vierten waren orange, die des fünften weiß, des sechsten violett. Der siebte Raum war an Wänden wie an Decke vollständig mit schwarzem Samt ausgekleidet, der in schweren Falten auf einen Teppich aus gleichem Stoff und in gleicher Farbe fiel. Doch nur in diesem Raum entsprach die Fensterfarbe nicht dem Ton der Dekorationen. Die Scheiben hatten Scharlachfarbe, die tiefrote Tönung des Blutes. Nun gab es inmitten der Überfülle goldenen Zierats, der überall ausgebreitet war oder von der Decke hing, in keinem der sieben Räume irgendwelche Lampen oder Kandelaber. Kein Lichtschein kam in dieser ganzen Suite von Lampe, Ampel oder Kerze. In den begleitenden Seitengängen aber standen, jedem Fenster gegenüber, schwere Tripoden mit Kohlenbecken obenauf, deren Feuergluten durch das getönte Glas strahlten und so den Raum mit grellem Farbenspiel illuminierten. Eine Fülle wilder, bunt fantastischer Erscheinungen wurde auf diese Weise erschaffen. Im westlichen oder schwarzen Gemach dagegen erzeugte der Feuerschein, der durch die blutfarbenen Scheiben auf die dunklen Behänge floss, eine höchst gespenstische Wirkung und verlieh den Gesichtern der Eintretenden so wilde Mienen, dass nur wenige der Gäste kühn genug waren, ihren Fuß überhaupt in diesen Bezirk zu setzen. In diesem Gemach fand sich auch, vor der westlichen Wand aufragend, eine gigantische Standuhr aus Ebenholz, deren Pendel mit einem dumpfen, schweren, monotonen Hallen hin und her schwang. Und wenn der Minutenzeiger auf dem Zifferblatt den Kreis geschlossen hatte und die Stunde zu schlagen war, drang aus den metallenen Lungen der Uhr ein Klang, der klar und laut und tief und überaus musikalisch war, doch eine so besondere Tönung und Betonung hatte, dass die Musiker des Orchesters bei jeder geschlagenen Stunde nicht umhin konnten, in ihrem Spiel innezuhalten und dem Klang zu lauschen. Und desgleichen unterbrachen die Walzertänzer ihre wirbelnden Schritte, und die ganze fröhliche Gesellschaft geriet für kurz aus dem Takt. Noch während das Uhrgeläute erklang, war zu bemerken, dass sogar die Unbesonnensten erbleichten und dass die Bejahrten und Gesetzten sich mit der Hand über die Stirn strichen, wie in verwirrter Träumerei oder in tiefem Nachsinnen. Aber wenn der Nachhall vollständig verklungen war, ging sogleich ein munteres Lachen durch die Versammlung. Die Musiker blickten einander an und setzten ein Lächeln auf, als belächelten sie ihre eigene Beunruhigung und Torheit. Und flüsternd gelobten sie einander, dass das nächste Schlagen der Uhr sie nicht mehr derart in Erregung versetzen sollte. Und dann, nach dem Verstreichen von 60 Minuten, das sind 3600 Sekunden der enteilenden Zeit, ertönte jedoch das Uhrgeläute ein weiteres Mal. Und gleiche Verstörung und Nachdenklichkeit wie zuvor traten ein, gleiches Zittern und Zagen. Doch trotz dieser Dinge war es ein fröhliches, großartiges, ausschweifendes Fest. Der Fürst hatte einen ausgefallenen Geschmack und besaß ein scharfes Auge für Farben und Effekte. Dekors, die bloß modisch waren, schätzte er gering. Seine Entwürfe waren kühn und von Leidenschaft befeuert, seine Schöpfungen glühten vor exotischem Glanz. Manche hätten ihn für wahnsinnig halten können. Sein Gefolge fühlte, dass er es nicht war. Um dessen aber sicher zu sein, war es notwendig, ihn zu sehen, zu hören und zu berühren. Er hatte die Ausschmückungen, die in den sieben Räumen aus Anlass dieses großen Festes vorgenommen wurden, weitgehend selbst geleitet. Und auch die Masken waren von seinem eigenen Geschmack maßgeblich geprägt worden. Ganz gewiss waren sie wunderlich. Viel Glanz und Flitter gab es, Pikantes und Fantastisches. Es gab groteske Gestalten, bei denen weder die Glieder noch die Kleider zusammenpassten. Es gab irrwitzige Einfälle, die dem Wahnsinn hätten entsprungen sein können. Schönes, Lüsternes, Bizarres war in Hülle und Fülle vorhanden und mancherlei Schreckliches auch. Doch das, was hätte Abscheu erregen können, fehlte ganz. In der Tat stolzierte zwischen den sieben Räumen eine Schar von Traumfiguren hin und her. Und diese Traumfiguren drehten und wandten sich und folgten den Krümmungen der Räume. Sie nahmen deren Farbe an und machten, dass die zügellose Musik des Orchesters als Widerhall ihrer eigenen Schritte erschien. Und nochmals schlägt die Ebenholzuhr in dem Saal mit dem schwarzen Samt. Und alles ist still für einen Moment. Bis auf die Stimme der Uhr ist alles still. Die Traumfiguren sind gleichsam auf der Stelle eingefroren. Doch des Geläutes Hallen verklingt, es hat nur einen Augenblick gedauert, und ein fröhliches, halb gedämpftes Lachen strömt seinem Schwinden hinterher. Und jetzt quillt wieder die Musik hervor und die Traumfiguren beleben sich und drehen und winden sich ausgelassener als je zuvor durch die Krümmungen der Räume, wobei sie die Farben der mannigfach getönten Fenster annehmen, durch die der Tripoden Lichtstrahlen fluten. Nur in das Gemach, das am weitesten westlich liegt, wagt sich keiner der Maskenträger. Denn die Nacht geht schon zur Neige und ein rötlicheres Licht durchströmt die blutgetönten Scheiben und die Schwärze der düsteren Draperien wird fahl. Und wer den Fuß auf den dunklen Teppich setzt, den erreicht aus der nahen Ebenholzuhr ein abgedämpfter Klang, nachdrücklicher und ernster als irgendeiner, der in die Ohren derer dringt, die in den Lustbarkeiten der entfernteren Gemächer schwelgen. In den anderen Räumen aber herrschte dichtes Gedränge und fiebernd schlug dort das Herz des Lebens. Wirbelnd ging das Maskenfest weiter, bis schließlich das Mitternachtsgeläut der Uhr anhob. Und dann hielt die Musik inne, wie ich schon geschildert habe. Und die Schwünge der Walzertänzer kamen zur Ruhe. Und alle Dinge wurden von einem beklemmenden Stillstand erfasst, wie zuvor. Nun aber musste die Uhr ganze 12 Schläge erschallen lassen. Und vielleicht war es wegen des längeren Zeitraums, dass tieferes und anhaltenderes Sinnen die Nachdenklichen unter den Schwelgern beschlich. Und so geschah es vielleicht auch, dass bevor das letzte Echo des letzten Glockenschlags vollständig verstummt war, mehrere in der Menge genügend Zeit gefunden hatten, die Anwesenheit einer maskierten Gestalt zu gewahren, die zuvor noch keinem einzigen aufgefallen war. Und als sich das Gerücht von dieser neuen Person allüberall im Flüsterton verbreitet hatte, da erhob sich schließlich aus der gesamten Gästeschar ein Summen oder Murmeln, das Missfallen oder Überraschung zum Ausdruck brachte. Dann am Ende Entsetzen, Schrecken, Abscheu. Man kann wohl annehmen, dass in einer Versammlung derart fantastischer Gestalten, wie ich sie geschildert habe, keine übliche Erscheinung solch ein Aussehen hätte erregen können. In Wahrheit war in dieser Nacht der Freiheit, der Maskierung nahezu keine Grenze gesetzt. Aber die fragliche Gestalt war noch herodeshafter als Herodes selbst und lag jenseits dessen, was sogar der unendlich weit gefassten Schicklichkeit des Fürsten zuträglich war. Auch in den Herzen der Unerschrockensten, der Leichtfertigsten gibt es Saiten, die nicht ohne Gefühlsregung angeschlagen werden können. Selbst für den hoffnungslos Verlorenen, dem Leben und Tod gleichermaßen ein Scherz sind, gibt es Dinge, mit denen nicht gescherzt werden kann. Die ganze Gesellschaft schien nun tatsächlich das tiefe Empfinden zu haben, dass dem Kostüm und dem Betragen des Fremden jeder Anstand fehlte. Die Gestalt war groß und klapperdürr und von Kopf bis Fuß in Grabgewandung gehüllt. Die Maske, die das Antlitz verbarg, war dem Gesichtsausdruck eines erstarrten Leichnams so täuschend ähnlich nachgebildet, dass auch der schärfste Blick den Schwindel nur mit Mühe entlarvt hätte. Und doch hätte das alles bei den tollwütigen Schwelgern ringsum Duldung, wenn nicht gar Anklang finden können. Die Gestalt aber war in ihrem Mummenschanz so weit gegangen, die Rolle des roten Todes anzunehmen. Ihr Kleid war mit Blut bespritzt und ihre breite Stirn samt allen Zügen des Gesichts trug die Makel des scharlachfarbenen Entsetzens. Als nun Fürst Prospero diese gespenstische Figur erblickte, die mit langsam feierlicher Bewegung zwischen den Walzertänzern hin und her schritt, als wollte sie ihrer Rolle noch größeren Nachdruck verleihen, war zu bemerken, dass er zunächst von einem heftigen, krampfartigen Schauder ergriffen wurde, entweder des Entsetzens oder des Ekels. Im nächsten Moment aber rötete sich seine Stirn vor Zorn. »Wer wagt es?« fragte er mit heiserer Stimme die Höflinge in seiner Nähe. »Wer wagt es, uns mit diesem lästerlichen Hohn zu kränken? Ergreift ihn, reißt ihm die Maske herunter, auf dass wir wissen, wen wir bei Sonnenaufgang an den Zinnen des Palastes zu hängen haben.« Fürst Prospero stand in dem östlichen oder blauen Gemach, als er diese Worte aussprach. Sie tönten laut und deutlich durch die sieben Säle, denn der Fürst war ein kühner und kräftiger Mann. Auf einen Wink seiner Hand war die Musik verstummt. Fürst Prospero stand in dem blauen Gemach. An seiner Seite eine Schar bleicher Höflinge. Am Anfang seiner Rede ging ein leichter Ruck durch diese Schar in Richtung des Eindringlings, als wollten sie sich auf ihn stürzen. Dieser war auch gerade in greifbarer Nähe und trat mit bedächtig würdevollem Schritt noch näher an den Redenden heran. Doch da die wahnsinnigen Anmaßungen des Vermummten der gesamten Gästeschar eine gewisse namenlose Furcht eingeflößt hatten, fand sich niemand mehr, der seine Hand ausgestreckt hätte, um ihn zu ergreifen. So konnte er ungehindert auf einen Yard an die Person des Fürsten herankommen. Und während die gewaltige Versammlung gleichsam aus einem einzigen Impuls heraus von der Mitte des Raumes zu den Wänden zurückwich, setzte er ungestört seinen Weg fort mit dem gleichen feierlich abgemessenen Schritt, der ihn von Anfang an ausgezeichnet hatte, ging durch den blauen Raum zum purpurnen, durch den purpurnen zum grünen und durch den grünen zum orangenen, durch diesen wiederum zum Weißen und von da sogar noch zum Violetten, ohne dass ihm durch eine entscheidende Bewegung Einhalt geboten worden wäre. Dann jedoch raffte sich Fürst Prospero auf und stürzte rasend vor Wut und Scham über seine augenblickliche Feigheit durch die sechs Säle, ohne dass ihm jemand folgte, da alle von tödlichem Schrecken ergriffen waren. Er hatte einen Dolch gezückt, hielt ihn in der erhobenen Hand und war in raschem Ungestüm bis auf 3 oder 4 Fuß der enteilenden Gestalt nahe gekommen, als diese, da sie das äußerste Ende des violetten Gemaches erreicht hatte, sich jäh umwandte und ihrem Verfolger entgegentrat. Ein gellender Schrei erscholl und der Dolch fiel blitzend auf den dunklen Teppich, auf den augenblicklich danach Prinz Prospero im Tode niederstürzte. Daraufhin warf sich ein Haufe der Wüstlinge, den wilden Mut der Verzweiflung aufbietend, sogleich in das schwarze Gemach. Als sie aber den Vermummten ergriffen, dessen hohe Gestalt aufrecht und reglos im Schatten der Ebenholzuhr stand, keuchten sie vor unaussprechlichem Entsetzen. Denn sie gewahrten, dass Totenhemd und Totenmaske, die sie mit so heftiger Rohheit gepackt hatten, von keiner greifbaren Gestalt bewohnt war. Jetzt war die Anwesenheit des roten Todes offenbar. Er war wie ein Dieb in der Nacht gekommen. Und in den blutbenetzten Sälen sanken die Zecher einer nach dem anderen inmitten ihres Gelages nieder. Und jeder starb in der verzweifelten Haltung seines Fallens. Und das Leben der Ebenholzuhr erlosch mit dem des Letzten der Fröhlichen. Und die Flammen der Tripoden erstarben. Und Finsternis und Verfall und der rote Tod herrschten unumschränkt über alles.